Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber wir spielen noch mal ein Stück, das haben wir das letzte Mal auch schon mal gespielt. Das war das letzte Mal das Anfangsstück. Das heißt Lindisfarne. Wir versuchen mal, ich weiß nicht. Wann ist denn die Zeit rum, wenn da was anläuft? 2 Minuten oder was? Ach du je, wir spielen gerade noch mal das Anfangsthema und dann tschüss. Herzlichen Dank.